Aber ich will das Ding nicht, sagte er und war von der Heftigkeit seiner Ablehnung wohl selbst überrascht. Kein Zweifel, er wusste, dass mit dem Kinderwagen etwas nicht stimmte. Auf dem Weg zu seinem Pickup drehte er sich noch einmal um und sagte, »Ich bin noch nicht fertig mit Ihnen.« »Ach, Andy, was denn noch? Tun Sie zur Abwechslung was Sinnvolles, gehen Sie angeln, genießen Sie Ihren Ruhestand.« Er stieg in seinen Wagen, ließ den Motor aufheulen und trat so heftig aufs Gaspedal, dass die erhitzten Reifen eine Gummispur auf das Natursteinpflaster rubbelten. Ich selbst wollte nur zurück zum Aussichtspavillon, bevor die Ohrwürmer wieder loslegten. Eigentlich nicht Ohrwürmer, Schlangen, Hirnschlangen, zwei an der Zahl, die mir bei jedem Ungehorsam ihr Gift injizieren würden, aus einem Vorrat, der nie abnahm. In gewisser Weise konnte ich Pelly sein Misstrauen nicht einmal verübeln. Auch Rutherford, Allys Anwalt, dürfte sich bei einem solchen Testament wohl seinen Teil denken. Alles daran war falsch, und das galt auch in hohem Maße für meine jetzige elende Lage. Was tagsüber nur unangenehm war, wurde nachts unerträglich. Nachts waren sie stärker. Was hatte Jim, der Brückenwärter, gesagt? In der Dämmerung, wenn alles Reale irgendwie dünner wird. Wahre Worte. Sobald die Nacht hereinbrach, wurde die Grenze zwischen der Realität und einer gänzlich anderen Ebene der Existenz dünn und konnte sich völlig auflösen. Nur eines schien gewiss zu sein. Die Chance, Kontakt zu meinem toten Sohn aufzunehmen, war vertan. Der alte Cop hatte den Zauber zerstört. Mich an den Strand zu setzen und aufs Meer zu schauen, war alles, was ich jetzt tun konnte. Um diesen Pelly, ich bin noch nicht fertig mit Ihnen, aus dem Kopf zu kriegen, um über die nächsten Schritte nachzudenken, solange ich noch denken konnte. Am Pavillon stand ich zunächst unschlüssig da und sah hinein. Pelly war offenbar nicht der Einzige, der mit mir noch nicht fertig war. Ted oder wer auch immer hatte schließlich doch Kontakt mit mir aufgenommen. Der Schlangenstock lehnte nicht mehr am Geländer, sondern lag auf dem Boden. Die Schwimmwesten waren beiseite geschoben worden. Stattdessen sah ich zwei in die Dielen geritzte Buchstaben. Und es war offensichtlich, dass das mit dem spitzen Haken am Schlangenstock geschehen war. Ein dritter Buchstabe war nicht vollständig. Wenn das die Botschaft war, wusste ich, was ich zu tun hatte. Es war so naheliegend. Ich hatte es die ganze Zeit vor Augen gehabt. Jacob und Joseph, Hackle und Jackal, Racker und Rabauke waren doch nicht so übermächtig, wie es zuweilen schien. Jetzt, wo ihre Mutter tot war, hatten sie nur eine einzige Verbindung zur Welt der Lebenden. Die beiden Buchstaben auf dem Boden waren B und U. Von dem dritten Buchstaben, angefangen und dann abgebrochen, existierte nur der große Bogen. Aber es konnte nur ein G sein. B-U-G, Buggy. Wär's abgetan, so wie's getan ist, dann wär's gut, man tät es eilig. Das war die Problemlösungsstrategie von Macbeth. Und er war, weiß Gott, ein gewitzter Typ. Ich glaubte, meiner beiden Hyänen durchaus, möglicherweise, Herr zu werden, wenn ich nur schnell genug handelte. Wenn ich noch länger wartete und sich die Hirnschlangen noch tiefer in meinen Verstand wühlten, war der weitere Weg vorgezeichnet. Entweder Selbstmord oder ein Dasein als rechtloser Ersatzvater, als ihr Sklave. Ich ging zurück zur Garage, wobei ich mir aber nichts anmerken ließ. Alles ganz normal, la la la, das Leben könnte nicht schöner sein. Sofort erwachten die Gedanken, welche muss ich wohl nicht mehr erklären. Ich nahm den Zwillingsbuggy und schob ihn vor und zurück, was ein höllisches Quietschen hervorrief. Wenn ich die beiden nicht los wurde, würde ich das betreffende Rad doch noch irgendwann ölen müssen, aber nicht nur das. Ich würde fast identische T-Shirts über die Lehnen drapieren müssen, ich würde fast identische kurze Hosen auf die Sitze legen müssen, und wenn ich ins Bellhaus einzog, dann das Trenton-Haus, würde ich mit ihnen reden müssen. Sie abends zu Bett bringen müssen, ihnen in der Nachtküche Silvester und der Zauberstein oder Geschichten vom kleinen Bären Corduroy vorlesen und ihnen dabei die Bilder zeigen müssen. »Wie geht es euch, Jungs?« »Gut, gut.« »Sollen wir spazieren fahren?« »Spazieren fahren, ja, ja.« »Na gut, dann machen wir das doch. Ich muss vorher nur noch eine Kleinigkeit erledigen und bin gleich zurück.« Ich ging ins Haus und nahm mir das Handy vom Küchentisch. Ich sah im Tidenkalender des Countys nach und war hoch erfreut. Zurzeit war Ebbe, mit Niedrigwasser um kurz nach 11, also bald.